something for your mind, your body, and your something for your mind, your body, and your something for your mind, your body, and your soul. about. Thank you. So, Schluss jetzt. Wir fangen an mit unserer... Noch ein Bier. Prost. Bevor unser Sarast hier die Äuglein schließt und einschläft, wollen wir noch schnell die Sendung moderieren. Sonntagabend, 18 Uhr. Ihr hört wieder Sunday Eve Experiment. Zu Gast heute DJ Francis. Ja, der DJ Francis wird heute sicherlich über sein Projekt Sleepy City sprechen, beziehungsweise werde ich ihn auch ein wenig befragen zu seiner Vergangenheit, denn er ist schon seit sehr langer Zeit in Dresden tätig, als DJ, beziehungsweise als Inhaber eines Labels. Und ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, als ich bei ihm Platten kaufte. All das in den nächsten 2 Stunden, von ihm dann auch ein Mix, beziehungsweise wird er eventuell auch ein paar Platten vorstellen, die ihm am Herz liegen. Vielleicht von seinem Label, halt von Sleepy City. Aber überreichen wir ihm das Mikrofon, lassen ihn die ersten Worte sagen und danach ein wenig Musik. Ja, hier erstmal ein Hallo an alle da draußen. Ihr werdet jetzt gleich ein Ambient Experimental Set hören und ich wünsche euch viel Spaß dabei. bonne rue, une enfant, belle, très belle, très blonde. Quelque part dans la ville, elle et moi. Qui se donne à n'en plus finir. esprit, ton plaisir et plus rien. Thank you. bookmark. Dry me all night long. Wah wah wah wah wah wah. Try me if you can. Habsburg mom, what have you done? Ja, Mirko, also wie ich schon vorhin sagte, du bist viele, viele Jahre hier in Dresden tätig und hast das Bild mitgestaltet. Wann ging das bei dir los? Beziehungsweise wann hast du für dich entschieden, dich mit Musik zu beschäftigen und eventuell den Weg eines DJ einzuschlagen? Ja, also Musik gehört habe ich schon immer gerne. DT64 war der Anfang. der Einfluss natürlich auch Marosha. Und ich habe früher mit DJ Basie Age die Jugendclubs der Stadt durchgearbeitet und wir haben dort Musik gemacht, teilweise noch mit Kassetten damals. Und ich habe dann 1991 hat mein Vater in Heidenau das Hörauf eröffnet und ich habe dort von Anfang an mitgemacht und habe auch zusammen mit Basie Age da gearbeitet und wir haben dann angefangen den Techno House und ja, elektronischen Bereich auszubauen. Ich habe gehört, du hattest zu der Zeit auch schon erste Labelerfahrungen. Das Chat-Label, welches du betrieben hast. Und ich glaube, es war Techno Music, die darüber vertrieben wurde. Was kannst du dazu sagen? Angefangen hat's mit dem Smiley, DJ Smiley, welcher früher noch in der Fabrik aufgelegt hat. Und der hat damals unter anderem auch der Frank Rumpelt. Die haben damals mit ihren silbernen Kisten, was die Roland 303 ist, rumexperimentiert und Musik gemacht. Und irgendwann hat er mal ein Tape mitgebracht, wir haben uns das angehört und haben uns irgendwie gedacht, das kann man doch mal rausbringen. Und dann hatten wir ein paar Veröffentlichungen vom Smiley und vom Frank. Und auch der Noise Creator hat zu der gleichen Zeit Tapes vorbeigebracht im Laden und der hat Hardcore-Gabber gemacht, hat da Filmausschnitte gesampelt und da haben wir uns überlegt, Hardcore könnte man auch mal eine Platte machen. Und das hat sich sogar dann noch als besser erwiesen, also zumindest von den Verkaufszahlen her. Und das war dann Brutal Chat. Ja, wie das so ist, oder beziehungsweise war, ist es wieder passiert, dass mir jemand Musik vorgespielt hat. Diesmal ist es wieder beim Smiley passiert, aber es war nicht der Smiley, sondern der Toby, welcher als Mr. Incognito bekannt ist. Dessen Musik haben wir beim Smiley immer gehört, weil es der Mitbewohner von ihm ist. Und das war so klasse. Da haben wir dann überlegt, ob es denn auch noch mehr Leute gibt in Dresden, die Musik machen. Und da hat sich herausgestellt, dass das doch einige sind. Material hatte ich genügend, also gerade Mad Style und Trickform sind Kandidaten, die gute Sachen machen, super Musik machen und von denen ich auch gerne was veröffentlichen würde. Und da es ja jetzt seit kurzem die Webseite gibt, www.sleepycity.de, wird es so sein, dass wir von den zweien in Kürze erstmal MP3-Releases veröffentlichen. Und das soll in Zukunft auch eine weitere Möglichkeit sein, Dresdner Musikern ein Forum zu bieten, dass wir sozusagen Tracks oder auch ganze EPs im MP3-Format veröffentlichen und dann vielleicht je nach Bedarf auch das Ganze auf Vinyl rausbringen. I'm just a rockin' man. Thank you. Thank you. beleuchten wir doch jetzt mal deine DJ-Karriere. Für alle, die halt nochmal nachlesen wollen, Sleepy City, auf bang.de gibt es das Spezial. Beziehungsweise, wie Mirko schon erwähnte, gibt es die Webseite sleepycity.de. Dort wird es weitere Informationen geben, bestimmt eine Kontaktadresse zu Mirko, wer Fragen hat oder wer meint, er muss unbedingt sein Material ihm schicken. Da schauen und fühlt euch frei, mit ihm in Kontakt zu treten. Tja, Mirko, du als DJ. Angefangen als Francis, mittlerweile liest man dich als Francis64. Was hast du denn so zu Hause in deiner Plattenkiste stehen? Was hört man so von dir? Was machst du gar nicht? Und was versuchst du am Abend den Leuten rüberzubringen, wenn du dein Set spielst? Mittlerweile habe ich in meinem Plattenregal so stylmäßig fast alles mit drin. Die Schlager und die Volksmusik nehmen nur einen ganz, ganz kleinen Teil ein. Aber ansonsten ist von Soul bis Rock und Techno bis House alles dabei. Mit Techno habe ich angefangen, House habe ich weitergemacht und mittlerweile spiele ich eigentlich nur noch das, was mir gefällt, was funky ist. Und außerdem ist mein Repertoire an ruhigen Sachen auch mit der Zeit immer größer geworden und einiges davon könnt ihr heute hören. We'll be right back. soul sound. Soul sound. Alright, alright, alright. Now let's get one thing clear right now. There's a lot of MCs out here claiming they got style and that they tight. But I don't give a damn about none of them. Cause see me? See, I'm gonna be alright. In my life as long as I'm alive, arrive, I'm 5'80, but I'm not in 85. I'm usually exit. High enough to fly, I can dip some glass. Bringing the message to the black man like a lot. Honorable did I mention, ain't no dissension among the strivers. No tension to fight, just the lessons in life. I'm a subscriber to the call, that's fine. Fiend for the knowledge like my DJ fiends for vinyl. Hold the microphone like a habitual user like wine. I'll clutch my bottles in my death throttle until my skin gets mottled. Don't expect to get caught. See me, partner? Was raising no family, got a pot treating stocks. It was more like he was down the block and my uncle rolling up chops. Getting off knocks, had the whole damn neighborhood on lock. Back before the game was hard like rocks. Yeah, lightweight like locks, and this shit don't stop. It's as frightening as the idea of a million black men marching on Washington. Might have been to some people, but then only a few not equal. As the shoulders get colder, individuals get older and bolder. I ain't buying what they sold you. I'm a soldier. The warrior's first round number one pick like Joe Smith. Thought I told ya, I ain't average. I managed to move my mandible rapidly to soldier. Got a powerful roller's plan B as the average nigga's plan B. Ought to be running shit in 96. Island walkers can be, can be, can he do it? All night until the early morning, break it dawn light. I flow like fluid out your speaker, rough and wicked when I kick it, yeah. Righteous, and I might just never even quit. Cause it's only to the will of Allah that I submit. Righteous, and I might just never ever quit. Cause it's only to the will of Jah that I submit like that. deeper than the gold around your neck. Yeah. This is my manuscript to spit. Lyrics like fat spliffs. I showed the whole damn world my gift. Yeah. Papyrus, I'm speaking upon. Pop a fold just like a pawn. Positioned in the proper placement. Yeah. Focus like militants. Deep in concentration, no cabins. Devising secret plans on splitting atoms. I verbalize lust to bust. Just as dangerous as watching Mount Vesuvius erupt. Corrupt your data disk from the super soul powered slumps. I can eye planet Asia, make it bump. I'm deep up in the trunk, SWAT, call it crunk. The 15-inch woofers make the beat go thump. I dunk clips of pros, oratorical goals. The chillin' is killin' this with the illest tight flows. Rap legend, press yourself. Put us together. The outcome is critical. Rap legend, put us together. Say it all. Rap legend, press yourself. Put us together. The outcome is critical. Rap legend. Put us together. To beat you into submission, I paddle units which protrude from the underside of train. Do not touch, I'm high voltage like the third electric. Emergency phones needed in every tunnel for this murder method. You're dealing with the armed forces. We wave warm torches through the trenches of the onslaughtness. T.I.P. up next, I'm anticipated post. My plan is to stand behind my every line, stated deluxe. Eon fluctuate what I pronunciate. Cold verses be looking out, but y'all people got months to wait. Life as it is, baby, Zion I got me flying high. My mind is side music, symbolic and I. This ain't the sci-fi channel. We true and living legends of the speak free committee. Clash the titans through the vinyl. When we splash the atlas with the rules of the game, we out the old school and came to drop a jewel on your brain. Yo. Rap legend, press yourself. Put us together. The outcome is critical. Rap legend, put us together. Say it all. Rap legend, press yourself. Put us together. The outcome is critical. Rap legend. Put us together. My brother hit me on the game. Said that we original main. And we manifested here to spit slang. I thought a minute and let it sink. Deep like the Titanic. We wider than the ocean of Atlantic. Pacifical mythical styles. In the west it's getting wild. I'm chilling like a space opponent now. Reverberating. Why ain't you hating hip hop? We creating. Across the desert sands we be baking. My melanin. The key to lock. Rock spots and blocks. Walk the rugged avenue with my b-boy bop. It's evolution. Let the devil and smile. I'm rebelling while propelling freestyles. Styles. From the bottom to the top, I made a lot of them drop. Hip hop's the lifestyle of urban civilians and even cops. No, it don't stop. Once again, another classic, fantastic rap shit to make y'all MCs wanna practice how to lock shit down like Daddy Age. I blaze mics for days, hit the page like stage and burn sage, then engage. This ain't a phase or some played out gimmick. That's word to Kimmit for the fact that most of y'all cats is timid, vivid. Views of the do's and don'ts don't apply to the non-compromising planet Asia, Zion, I worldwide. We're known zones of the chosen few. Verbal shots of cypher rhymes to leave holes in you. Rap legend, present yourself. Rap legend, press yourself. Rap legend, press yourself. Rap legend. faces of my deceased peeps in the clouds off the ship. Off universe. My warp speed creates light, feeds into the stars that got my destination path very far next to Mars. A long way to go. My physical glow, intense heat upon entrance cause reach near the equator to blow. Planets vibrate as gravel breaks, leaves fall from trees. The rumbling sound, a million mammoth birds stampede. Radiation bomb blast waves push back caves and stones. Alien attack walls and pyramids. My pterodactyls hover over brontosauruses in Rome. Multiple crime, mostly committed in my community. Disease doses of drugs with low rates of immunity. Emerge from my pod, green rays illuminate the skyline. And rival order divine, it sink like the seconds of time. The time, the time. Flesh cleanse the spirit of demonic germs. My science come from inner wisdom. Some choose distant while most listen. What happens with an axe? Leave with a superstition. That was come short. Fuck it, shot to get bombed. You throw your hands up at me and you'll be sure to arm. From here to Tucson, bumped into this cat with two sons. But when we bounce from there, he ain't have two sons. You lose one by one. Slice off your thumb, beat your brain thumb until you become numb. No cell can condone. I still hear the shadows moan. My poems enable your mind to cause bond with your bones and shut you down like syndrome. You understand? Try you die. Found dead in the back of a tiny day club called Samyang Dai. Flash your ice at me, I bring more heat than the sun in the sky. Run while I'm gunning, bye-bye, you melted it dry. It's the lower elements, all solids become liquid. Clean it and live about my biscuit. You can get big. Fiercely force foes, you ballers get turned to bums. Spit fist, brush your gums, your crackers can't come. Flash a gun! Hands remind me of cheap stockings, they always won. Loose lips flapping like pussies hanging out window. Plug your wife with two holes, now you take the L, now she's the hoe. The shit I write is dope, that's why I guess my heavy dripping blow. The whack got to go, food for thought, till your gun explode, your brains can roll. Catch that in the next torturous episode. Take a double-edged razor, then lacerate your lymph nodes. Purchase a pair of Tim's, beats down in the boot. Computers. Red laser shooter, red ass anointer. The cat, take a hammer, the bass in your grandma goiter. Hit me a sword, hack off your legs. It'll take 2 days. Satan raping all sisters, this is how we get these devil days. Demon wanna chase me, can't erase me. When it wakes me, God made me to kill off crackers like John Wayne Gacy. Trench, I'm your turn. When it's your turn to be worthy, you will either R.I.P. burn in hell or your purgatory. Sorry, kid, you'll be loosely calling me Lucifer nowadays. But I make a hell of a monster like steroids and gamma rays on bodybuilders. Barry carries me to the ambulance with paramedics half dead, and your man no looking back. Others are suckers for distraction. Satisfactory reactions from the crowd. We keep them clapping while the cameras be flashing. Strike a pose up on a mic on opposition. You know I blow this bottom bank components with the bonus. Throw it at you. At you. Bless you. Part of me is destination. Don't prepare no preparation for the various and we're playing spectacle. No speculation. Seriously, very seriously. Best beware, we blast the best around. I had a good time. Shit, new music, a new trend. Fume sent to you and you listen. Who's it? Consume when? Who when I let loose the room plan? We're hip stepping, junk yard cats intruding in. New shit, new music, a new trend. Fume sent to you and you listen. Who's it? Consume when? Who when I let loose the room plan? We're hip stepping, junk yard cats intruding in. Sickness and an intensive event hit sensitive spots. And it was meant to strike a bite. Would it match as a class of our own components combined? Prone to shine and design and deeper than bottom line. Find the fine and who we are with grammar. We took up the hobby habit, we have it. The skill to make it and take it for what it is and exploit it. I've enjoyed it and continue to the finish. We administer maneuvers. Losing many left behind. You will find that if you read between the lines, we seize time. You get it. Capture it in the caption. Half any ML. Half who? Man, B and G. Grizzly instinct. We ready in an instant. Distinct in the way we were thinking. The flashes keep us blinking, winking, posing, frozen frames ignited the sight of destination. Destination. V, W, you better be spending it all. New shit, new music, a new trend. Fume sent to you and you listen. Who's it? Consume when? Who when I let loose the room plan? We're hip stepping, junk yard cats intruding in. New shit, new music, a new trend. Fume sent to you and you listen. Who's it? Consume when? Who when I let loose the room plan? We're hip stepping, junk yard cats intruding in. New shit, new music, a new trend. When I let loose the role play, we're hip-stepping, jump-yard, cats, and shoot-em-up. Ja, Mirgo, ein schönes Gespräch. 2 Stunden sind rum. Es hat uns sehr gefreut, dass du hier warst. Möchtest du denn noch jemanden grüßen? Ja, einer wird jetzt noch schnell gegrüßt und das ist der Felix, welcher gerade die Sendung hört, aber jetzt bestimmt gleich ins Bett muss. Ab! Dann danke, dass ihr wieder zugehört habt. In 2 Wochen die nächste und für alle, die in Dresden nicht wissen, was eventuell heute sonst noch los ist, bang.de. Macht's gut!